Moin Internet, ihr hört Folge 159 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Wir sind zum vorletzten Mal in diesem Jahr versammelt, zum letzten Mal vor Weihnachten. Und zum letzten Mal für alle, die es hören. Also wir treffen uns dieses Jahr nochmal. Oh ja, stimmt, natürlich, du hast recht. Weil die, also es ist kein Spoiler, weil ihr habt natürlich alle unseren Veröffentlichungskalender im Kopf, den das ihr hört und seht, ist ja offensichtlich. Die nächste Folge, nach dieser Folge, die Folge 160, wird am 1. Januar erscheinen, quasi als frisch zum Neujahr geborenes, rundes Stück Podcast-Geschichte. So, oder so ähnlich. Mhm. Deswegen, ja, der letzte Lost Levels Podcast zu hören, 2024. Episch. Monumental. Wahnsinn. Nächstes Wahnsinn, Jahr gibt es diesen Podcast. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja, nächstes Jahr gibt es diesen Podcast 8 Jahre lang. Das ist schon absurd. Aber ja, wir wollen uns nicht mit zu viel Hausmeisterei aufhalten, denn obwohl sich das Jahr dem Ende zuneigt und wir vielleicht, wie ihr an den Bildschirmen und Kopfhörern auch so ein bisschen dann beschäftigt sind, Spiele nachzuholen aus diesem Jahr, gibt es trotzdem immer noch neuen Stuff, den wir vorstellen wollen. Und ich würde sagen, Christina, nee, ich fange an diesmal. Du startest, ja. Ja. Ich starte, genau. Wir haben uns überlegt, um mal ein bisschen vorzugreifen. Am Ende kommt was ganz Besonderes. Und genau, deswegen starte ich einfach mal. Und zwar fange ich an nach der beliebten Sandwich-Technik mit etwas Gutem. Und zwar mit dem Spiel 49 Keys, das ich mitgebracht habe. 49 Keys ist das erste Spiel von einem italienischen Entwickler namens Michele Buonanno. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das hat eine ganz besondere Entstehungsgeschichte, weil eigentlich ist das ein Abenteuerspielbuch. Ein digitales. Christina, kennst du Abenteuerspielbücher? Sind das nicht die, wenn du links gehen willst, lies auf Seite 4 weiter, wenn du rechts gehen willst, lies auf Seite 20 weiter? Exakt. Wir hatten früher in der Schule, vielleicht hattest du das auch, hat man einmal im Jahr in der Grundschule, glaube ich, so eine Broschüre bekommen und man konnte sich Bücher aussuchen, die Schule für einen dann bestellt hat, die man aber selbst bezahlen musste. Und ich habe immer all diese Bücher angekreuzt und meine Mutter hat die dann immer rausgestrichen, weil die voll teuer waren, so im Vergleich. Okay. Aber ich kenne die, wir hatten dann auch noch welche, ja. Ja, das ist auch eine meiner Jugenderinnerungen quasi, so ein Sammelband von, da gab es ja diesen Ian Livingstone, war einer dieser bekannten Autoren, und Steve Jackson, so ein Duo. Und da gab es auch noch Sammelbände und zum Beispiel mit solchen Abenteuern wie Der Hexenmeister vom flammenden Berg. So. Haben die nicht auch Gänsehaut und Fear Street gemacht? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Die haben auf jeden Fall viel geschrieben. Also Livingstone hat, glaube ich, auch Fear Street. R.L. Stein hat Fear Street gemacht. Ja, ich erinnere mich. Ja, genau. Nur für irgendwas ist der hier aber auch berühmt. Auch für Dungeons and Dragons. Okay. Der hat in vielen Bereichen Romane geschrieben und ja, hat wohl auch Games Workshop mitgegründet, was man erkennt, wenn man zum Beispiel so Miniaturen-Fan ist und Warhammer, das ist ja quasi dem Games Workshop entsprungen und genau. Und spannenderweise, auf Englisch heißt es Fighting Fantasy, nicht Abenteuerspielbuch. Und Fighting Fantasy, okay. Genau. Und Der Hexenmeister vom flammenden Berg war das erste, 1982 tatsächlich. Genau. Und und 49 Keys ist eben auch ein digitales Abenteuer-Spielbuch, mehr oder weniger. Und es ist tatsächlich zuerst als Spielbuch auch erschienen. Und zwar 2022 auf Italienisch. Und dann hat jetzt der Entwickler sich gedacht, oder der Autor sich gedacht, komm, wir machen mal ein Spiel draus. Und man spielt einen Dominikanermönch, einen nicht näher benannten, der im Konvent von Sant'Agostino in Padua, in Italien von 1520, Mönch ist. Ehemals Adliger, also adlig aufgewachsen und dann Mönch geworden. Und der bekommt einen Brief von seinem Meister und sein Meister liegt im Sterben, mehr oder weniger, und möchte ihm sein großes Werk vermachen. Das Besondere daran, dieser Meister ist halt, dieser vorherige Meister, bevor er in diesen Konvent quasi gegangen ist, der ist eben dafür bekannt gewesen, dass er so eine auserwählte Gruppe an Schützlingen mehr oder weniger auch in so unchristlichen, unkirchlichen Sachen unterrichtet hat, wie Astronomie und Astrologie zum Beispiel. Also so ein bisschen, nicht ganz kleruskonform, sag ich mal. Und aber es ist ja eine wilde Mischung, sowohl Wissenschaft als auch so Pseudowissenschaft. Naja, ich würde Astrologie nicht mal als Pseudowissenschaft bezeichnen, ja. Aber ja. Ja. Spannend. Wissenschaft und ja, genau. Und, Hokuspokus. Ja, und natürlich auch sowas wie Alchemie und so, ne, auch ganz wichtig. Also Lehre der Elemente und so, alles, was natürlich die Kirche damals vielleicht nicht so gut fand. Und genau, und deswegen wurde auch ausgestoßen, dieser Meister, und hat quasi seinen Lebensabend in dem alten Palast seiner Familie verbracht, die irgendwie da auf so einer Insel in so einem See liegt. Und so mehr oder weniger ein Einsiedlerleben geführt hat er da in seinen letzten Jahren. Und man selbst muss jetzt eben dann herausfinden, woran der Meister gearbeitet hat. Und das dann quasi, ja, sich aneignen, beschützen, was auch immer. Genau. Und weil es natürlich ein Abenteuerspielbuch ist, ist es viel Text. Sehr, sehr, sehr gut geschriebener Text. Also es ist wirklich das könnte man auch so einfach als, ja, Roman aus der Ich-Perspektive sehr gut lesen. Also es ist wirklich sehr, sehr bildlich alles beschrieben. Auch so das Innenleben von diesem Dominikanermönch wird da sehr gut beschrieben. Und das stellt sich quasi so dar als Spiel, dass es eben auf der linken Seite, es ist so ein aufgeschlagenes Buch, das Interface mehr oder weniger, auf der linken Seite ist der Text, wo man dann auch weiterklicken kann. Auf der rechten Seite hast du so Interaktionselemente. Das ist je nachdem, wo du gerade bist. Also es gibt zwei große Level sozusagen. Einmal den Palast mit drei Stockwerken und einmal dann so ein Labyrinth unter dem Palast. Genau, das sind quasi die zwei großen Level dieses Spiels. Und du hast dann zum Beispiel auf der rechten Seite hast du einmal immer eine Karte, wo du dann eben scrollen kannst und dann ja quasi draufklicken kannst, wo du nicht hinlaufen möchtest. Du musst natürlich diese ganzen Orte erstmal erforschen, bevor du wieder zurückkehren kannst in diese Orte. Genau, dann hast du auch noch einen weiteren Reiter mit Gegenständen, die du aufsammeln kannst. Dann hast du zum Beispiel im Palast hast du Zutaten, weil du dann später so Tränke und Salben mischen musst, eben, die dir bestimmte Eigenschaften verleihen. So, also auch so magische Eigenschaften, zum Beispiel Feuer zu widerstehen oder unsichtbar zu werden, solche Sachen. Und dann hast du auch noch Notizen. Das sind so bestimmte Passagen aus Büchern oder aus bestimmten Räumen, Inschriften, Erklärungen, die du quasi sammelst, wenn sie wichtig sind. Und die sind halt besonders wichtig, weil du halt viele der Rätsel in diesem Spiel, denn es ist kein Abenteuerspielbuch im Sinne von, du kreierst dir einen Charakter und kämpfst dann auch zum Beispiel, weil das wäre auch so ein wichtiger Aspekt, dass du würfeln musstest und kämpfen musstest und dann auch sterben konntest natürlich. Und hier ist es halt eher ein Rätselspiel, ein Adventure. Und also wirklich minimal musst du Gegenstände benutzen, zum Beispiel ein Rätsel, Spoiler, aber ist auch relativ offensichtlich, zum Beispiel da ist halt so ein Feuerkelch mit so einem Gitter drüber, wo du drin was glitzern siehst. So, das heißt, okay, da ist ein Gegenstand, den möchtest du haben. Du hast zu diesem Zeitpunkt, oder ich hatte zu diesem Zeitpunkt quasi eine Karaffe in meinem Inventar und so eine Eisenzange, wo man so Glut oder Kohlen mit irgendwie rausholen kann sozusagen. Und es gibt auch irgendwo in diesem Palast dann eben einen Brunnen. Und natürlich, klar, du musst die Karaffe mit Wasser füllen, du musst das Feuer löschen, damit der Zange halt einfach rausholen. So, ne? Also es ist kein großes, besonders spektakuläres Rätsel. Und die meisten physischen Rätsel, die halt so mit Gegenständen zusammenhängen, sind halt so in die Richtung gedacht. Und komplizierter wird es halt, wenn du zum Beispiel irgendwelche Codes rausfinden musst oder rausfinden musst, wie du irgendwelche Schlösser einstellen musst oder irgendwelche Dinge miteinander paaren muss, die dann irgendwie mit den Planeten zusammenhängen und den jeweiligen Elementen und den Farben und Steinen und Pflanzen und so. Dafür brauchst du dann irgendwie so Notizen, wo halt dann aus bestimmten Büchern, zum Beispiel gibt es in der Bibliothek halt so ein Bestiarium, wo so ganz viele Fantasy-Monster drinstehen und halt so ein, auch so ein Astrologiebuch, mit welchen Eigenschaften bestimmte Planeten assoziiert werden. Genau, und das musst du eben dann nutzen, um halt ja, diese Rätsel mehr oder weniger zu lösen. So. Und die meisten dieser Rätsel sind auch wirklich sehr logisch aufgebaut, was ich auch gut fand. Also man muss natürlich manchmal, bei manchen Rätseln muss man schon so ein bisschen mehr nachdenken, ein bisschen mehr kombinieren, vielleicht auch selber sich Notizen machen, das dann irgendwie dann versuchen so zusammenzusetzen. Aber Vorteil, und was ich auch bei vielen Spielen in letzter Zeit verfolgt habe, was ich auch wirklich gut finde, es gibt ein eingebautes Hint- und Lösungssystem, auch in diesem Spiel. Zweistufig. Das erste ist ein Hint, was dir einfach sagt, okay, du musst jetzt das machen, das ist die Aufgabe, ohne den Lösungen irgendwie anzureichen. Das zweite ist einfach direkt die Lösung. So. Und das finde ich wirklich sehr gut, gerade weil dieses Spiel halt storymäßig so stark ist, ja, dass man einfach ungern, also ich fände es schade, wenn man dadurch halt die Story verpasst von diesem Spiel, wenn man die Rätsel nicht lösen kann. Deswegen finde ich es gut, dass es eingebaut wurde. Und vor allem, weil es auch vier verschiedene Enden gibt tatsächlich. So, und ein Run, in Anführungsstrichen, dauert so ungefähr 90 Minuten, würde ich behaupten. Je nachdem natürlich, wie oft du die komplette Lösung bemühst, dauert es vielleicht ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Und ich fände einfach das ganze Thema von diesem, das Setting von diesem Abenteuerspielbuch super spannend, weil das 16. Jahrhundert war halt einfach so ein krasses Jahrhundert der Umwälzung. So in allen möglichen Bereichen. In der Kunst, Religion, Wissenschaft, also alles eigentlich, ne? Weil Luthers Thesen waren Anfang des 16. Jahrhunderts, 1517. Dann hattest du irgendwie Michelangelo, Leonardo da Vinci, die ganzen italienischen großen Meister, die irgendwie da gewirkt haben in dieser Zeit. Du hattest dann irgendwie Galilei und Kopernikus, so Stichwort nochmal Astronomie, Astrologie etc. Und deswegen super spannendes Setting, gerade halt vor dem Hintergrund, dass man eben einen Man of the Cloth spielt, also einen Geistlichen, der eigentlich ja damit gar nichts zu tun haben sollen, dürfte, so ungefähr. Was auch immer so ein bisschen so dieses Hin und Her, dieses Wechselspiel zwischen, dieser Gegensatz zwischen einfach Glaube und Wissen / Wahrheit, also der wird immer sehr gut dargestellt, auch dieses innere Zerwürfnis sozusagen, ob man jetzt irgendwie diesem Pfad weiter folgen soll oder nicht, aber dann ist man doch irgendwie zu neugierig, um halt herauszufinden, was der Meister wirklich herausgefunden hat. Und dann ist auch viel so Argumentierung, zum Beispiel von diesem Meister, weil er ja doch irgendwie auch ein gläubiger Mensch noch war, dass eben wahre Magie eben von Gott gegeben ist, mehr oder weniger, so ungefähr. Also das ist irgendwie so ein bisschen so Mischung, Mystik und Glaube und so, fand ich halt super, super spannend. So. Was halt auch davon aber Teil ist, weil das halt wirklich aus dieser Perspektive geschrieben ist, natürlich, dass zum Beispiel andere Kulturen von dem ich erzähle, natürlich oft dann irgendwie so als, ja, heidnisch-barbarisch bezeichnet werden, die Völker aus dem Osten so ungefähr. Aber das ist natürlich auch dann in dem Fall halt zeitgenössisch. So, und da wird es keinen Sinn ergeben, mit dem modernen Blick drauf zu gucken. So. Gerade wenn man so, so maximal in Anführungsstrichen indoktriniert ist als Mönch von einem sehr bekannten Mönchsorden, sag ich mal. Und ja, es ist quasi so ein Text-Adventure Plus so. Und ich finde auch so Abenteuer-Spielbücher eignen sich natürlich super für sowas. Und ich fand ja auch zum Beispiel auch schon Road Warden hervorragend, was ja auch mehr oder weniger so ein Text-Adventure ist mit so Rollenspiel-Elementen. Oder sowas wie King of the Dragon Pirates, was eigentlich auch ein Text-Adventure ist. Aber halt noch so, ja, Strategie-Teile hat, so Clan-Management-Teile. Und ich finde so diese ganzen Text-Adventures with Benefits, so ungefähr, um so zu formulieren, finde ich richtig gut. Und ich finde es super, dass das ja irgendwie so ein bisschen wiederkommt einfach, weil ja eigentlich auch im Indie-Bereich dann vielleicht eben nicht so auf Fotorealismus gesetzt wird, aber vielleicht dann eben auch sowas wie besonders ausgefeilte Pixel-Art oder so. Und ich finde es halt auch mal cool, dass man sagt, okay, man konzentriert sich auf irgendwie den Text so. Also den literally den Text eines Spiels. Und das irgendwie dann ins Zentrum zu rücken und vor so einem interessanten Hintergrund. Und das wird wirklich dann im Labyrinth, wird das dann wirklich sehr absurd teilweise und sehr außerweltlich irgendwie. Also schon sehr, sehr, sehr spannend irgendwie. Und manchmal verschwimmt auch so die Grenze, ob man irgendwie dann, ob es dann irgendwie nur im Kopf stattfindet, so des Ich-Erzählers, oder wirklich passiert. Genau, das wird nie so ganz klar. Aber ja, das ist auch so ein bisschen der Reiz des Spiels. Also auf jeden Fall eine große, große Empfehlung, wenn man mit Textlesen was anfangen kann und nicht Texte nur überfliegt oder wegklickt oder so. Also ja, definitiv ein sehr gutes Spiel, ein sehr gutes Debüt auch von diesem Entwickler. Ja, umso trauriger macht es mich dann, dass auf dieser Website, auf der Steam-Seite gerade steht, dass aktuell niemand dieses Spiel spielt. Aber es hat halt eine kleine Audience. Ich finde bei so Text-Adventures immer schwierig, am Bildschirm zu lesen. Mhm. Also ich finde, das muss halt, da gibt es ja auch viel so barrierearme Hinweise, so mit Kontrast und Schriftart und Schriftgröße und sowas. Und ich merke richtig, wenn ich schon so eine Wall of Text sehe, wo kaum Absätze drin sind, weil das vielleicht nur so einen kleinen Teil des Bildschirms einnimmt, wo nach drei Wörtern die Zeile zu Ende ist und so. Und dann ist das noch so eine fancy Schriftart, wo sich irgendjemand dachte, das passt zum Setting des Spiels, aber die ist überhaupt nicht lesbar für große Teile. Also das sehe ich halt viel zu oft, was mich einfach abschreckt von solchen Spielen. Aber es klingt hervorragend. Ich muss auch jetzt schon einwerfen, ich habe vergessen, ein Leckerlevel einzutragen, aber ich habe eins, das ganz hervorragend hierzu passt, also wird sich am Ende der Kreis schließen. Und ich bin so hellhörig geworden, als du eben meintest, dass man auch Notizen sich machen könnte, sollte. Weil ich finde, das ist total unterschätzt. Weil manchmal sind die Rätsel einfach so easy peasy. Und auch wenn du die Lösung für das Rätsel sofort nach der Stellung der Frage quasi kriegst. Also du kommst da hin, dann so, ich brauche jetzt das und das und ich muss das und das lösen. Und als nächstes kriegst du dann schon die Lösung und musst halt kaum noch was zusammensetzen. Und ich finde es viel besser, wenn man Teile, die man vor Ewigkeiten bekommen hat, so Informationsbruchstücke, wenn man die dann später anwendet und das nicht in sich geschlossen ist. Und da muss man sich dann ja Notizen machen, im Idealfall. So, oh, ich habe irgendwo das und das gesehen. Mhm. Und das finde ich toll. Das machen Spiele, finde ich, viel zu wenig. Vielleicht spiele ich auch einfach die falschen Spiele dafür. Aber let's be real, ich werde 49 Keys nie spielen wahrscheinlich. Aber es klingt gut. Ja. Also würde es an dir nicht liegen, wenn die Reviews bei Steam über 50 Stück kommen, weil du es nicht spielen wirst? Hä, was? Es hat gerade 35 Reviews bei Steam. So, deswegen. Also du wirst quasi nicht dazu beitragen können, dass es über die 50 kommt. Nein. Ach, okay. Aber vielleicht ja jemand da draußen, der große Freude am Text-Adventure an sich hat oder vielleicht an Abenteuerspielbüchern, der wird da vielleicht, ja, genau. Ein nettes Spiel für die Downtime zwischen den Jahren finden. Weil, wie gesagt, ist auch nicht wirklich lang. So, also es ist halt 1,5 Stunden, 2 Stunden vielleicht. Kann man gut in einem Abend wegspielen. So eine heiße Schokolade vielleicht. Ein bisschen, die Musik ist auch sehr entspannt dazu, also genau. Ja, dein erstes Spiel, Christina, ist im Vergleich zu 49 Keys sehr, sehr bunt. Ja, und ich habe das schon, also ich habe mal eine Demo gespielt für die Indie-Arena-Booth vor, einem Dreivierteljahr oder sowas. Und ich hatte das Spiel davor aber auch schon auf meiner Wunschliste. 30 Birds heißt es, ist ein Arte-Spiel, zusammen mit, ich glaube, Ram Games heißt es, und Business Goose. Es sind, meine ich, belgische Studios, zumindest eines davon, und Arte ist ja deutsch-französisch. Also hier ist es Art France. Mhm. Und die Demo hat mich überzeugt. Und dann habe ich es mir gekauft, als es jetzt vor 2 Wochen rauskam. Und ich habe es auch schon durchgespielt. Man spielt Zig. Das ist, ich glaube, eine junge Frau mit so roten, relativ kurzen Haaren, die in einem Zug ist, in einem Nachtzug, auf dem Weg nach Laternenstadt. Und weil Laternenstadt halt irgendwie im All ist und es keine Sonne gibt, gibt es halt auch nur Nachtzüge. Und logisch. In Laternenstadt versammeln sich gerade alle, um das Erwachen der Göttin Simurgh zu zelebrieren. Die hat vor 50 Jahren, also die hat Laternenstadt gegründet, halt so kleine Laternen in den Nachthimmel gehängt. Und das sind einfach so die Städte, beziehungsweise eine Stadt, die aus mehreren Laternen besteht, zwischen denen man dann hin und her reisen kann. Entweder mit dem Zug und dann schaltet man nach und nach Verbindungen frei. Später hat man dann einen fliegenden Teppich, da kann man dann noch so kleinere Laternen erreichen. Und Simurgh hat halt diese Welt erschaffen und beschützt ja Tausende, nehme ich an, und hat dann vor 50 Jahren gesagt, sie muss jetzt einen sehr wichtigen Traum träumen und wacht in exakt 50 Jahren auf. Und dieser Tag ist halt der Start des Spiels. Und in dem Moment, wo sie aufwacht, wird sie aber entführt vom Forscher. Das ist so eine Figur mit einem Turban und so einem Gerät. Und dann dreht er so eine kleine Kurbel und da kommt dann so Giftrauch raus und dann drückt er noch einen Schalter und dann kommt so eine schwarze Hand, die sich um Simurgh, die ein riesiger Vogel ist, zusammenschließt und sie quasi entführt. Und man selbst ist dann halt da unterwegs, ist Detektivin und trifft sich dann mit dem Informanten, der schon gesagt hat, ja, es wird was Schlimmes passieren, und der ist total sketchy, aber ist total lustig. Und dann sagt er, ja, da musst du jetzt was machen. So, du musst sie jetzt irgendwie retten. Ich kenne da einen Djinn, der sitzt ganz oben im Badehaus und kriegt halt durch die Rohre die Informationen aus der ganzen Stadt mit. Geh mal zu dem. Und der sagt dann, ja, eine Freundin von mir, ein Vogel, die kann dir bestimmt helfen. Die hat da mal was erwähnt, irgendwie so ein uraltes Ritual oder sowas. Und dann muss man halt den ersten Vogel retten. Ich spoiler das jetzt kurz, weil es ist wirklich literally die ersten 5 Minuten. Das ist... Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Das ist so ein Vogel, die ist komplett bunt und die hat so eine Feder, die wie so ein Pony ganz frech über die Stirn fällt. Und die rettet man dann halt, weil die von einem Händler gefangen genommen wurde, weil sie spielsüchtig ist und halt richtig viel Stress macht. Das ist ein wahnsinnig lustiger Sidekick. Und Vögel sind in dieser Welt nämlich genauso wie Djinns und so auberginenartige Wesen. Die existieren da einfach alle. Und dann so Menschen oder quasi Menschen. Also halt eine Fantasiewelt, sehr märchenhaft. Und dann rettet man halt diesen ersten Vogel und dann sagt sie, ja, du musst insgesamt 30 Vögel sammeln und dann können wir dieses Ritual machen und mit Simurgh Kontakt aufnehmen, weil sie ist ja auch ein Vogel und wir als Vögel können das. Und dann fängt man halt an, durch diese Welt zu gehen, relativ frei auch. Also es gibt 2 Momente, wo man signifikant mehr freischalten kann, aber hat halt direkt zu 2 Gebieten schon von Anfang an Zugang. Das ist einmal eine Akademie und dann ein Park. Und durch diese Welt bewegt man sich wie in Fez, dieses, ne? Mit, wo dieser kleine weiße Blob war. Also es sind halt Quader. Gott, oh Gott, der ist ja peinlich, Geometrieunterricht schon so lange her, es sind Quader. Die meistens 4 Seiten halt haben. Manchmal gibt es so ein paar Illusionen, dass sie gefühlt mehr als 4 Seiten haben, aber eigentlich haben sie nur 4 jedes Mal. Und dann kannst du halt um die Ecke gehen und dann dreht sich dieser Quader so mit. Und dann hast du quasi jedes Mal, kannst du so von oben nach unten gehen und dann mit Leuten reden. Items finden. Man kann nämlich Federn zum Beispiel einsammeln. Damit kann man sich, glaube ich, auch was, die kann man als Wetteinsatz nehmen für so ein Spiel, das es in diesem Spiel gibt, weswegen ja der Sidekick-Vogel auch das Spielproblem hat. Oder du findest so Illustrationen und den Künstler findest du dann auch an zwei Stellen und dann gibt er dir halt mehr Federn, wenn du seine Zeichnung findest. Er wurde nämlich verwunschen, er ist im Wald, als er ein Reh für seine Tochter zeichnen wollte, hat sich herausgestellt, dieses Reh ist ein Djinn. Und er wollte die Zeichnung von sich haben und der Künstler hat nein gesagt, das ist ein Geschenk für meine Tochter. Und dann hat der Djinn gesagt, okay, diese nicht, aber ab jetzt werden all deine Zeichnungen im Winde verweht. Und das heißt, die liegen einfach überall rum. Und da muss man so ein bisschen, ja, das sind dann so kleine Rätsel, dass du mit der Perspektive spielst, damit du an einen bestimmten Gegenstand halt rankommst. Ne? Dass du so um die Ecke gehen musst und da dann in so eine Nische, die du erst nicht gesehen hast. Aber eigentlich geht es ja darum, diese Vögel zu finden. Und das ist so, nichts davon ist wirklich ein schwieriges Rätsel. Also es gibt nichts, wo man jetzt wirklich überlegen müsste lange. Es gibt viele Minispiele. Du musst zum Beispiel, du hast dann so Mandala-Kreise in so einer Apparatur und hast dann zwei Regler, mit denen du, ich weiß nicht, die Größe der Kreise und die Ausrichtung der Kreise ändern kannst. Und mit denen musst du dann halt ein Muster nachmachen, das da gezeigt wird. Sowas. Oder Musik ist da eine große Sache und dann triffst du irgendwie so einen Hund, Schakal, irgendwie sowas, der auf so einem Synthesizer spielt und dann musst du halt Musik damit machen und dann ist das die Aufgabe. Also extrem unterschiedlich. Es gibt auch einen Vogel, der ist auf der Tierlaterne und da sind halt ganz viele Tiere, nur Tiere, die aber alle sprechen können. Und dann musst du mit allen Tieren sprechen und alle haben Informationen für dich, die dich weiterbringen. Ist wie eine Schnitzeljagd, ne? Du musst halt mit denen in der richtigen Reihenfolge sprechen und dann findest du irgendwann raus, wo dieser Kolibri ist. Turns out, der hat sein Büro in einer Streichholzschachtel. Irgendein Vogel hat diese Streichholzschachtel in eine Vase gepackt. Irgendein anderes Tier hat diese Vase in den Aktenkoffer gepackt und das Krokodil hat den Aktenkoffer verschlungen. Und dann musst du halt in das Krokodil rein und dann sagt Zick, die Protagonistin, so, du, hilft nix. Ich muss jetzt in dich rein und den Kolibri holen. Und auf einmal ist man in einem Krokodil und geht durch seine Gedärme und sowas. Nur solche Sachen. Oder dann beschwörst du den Tod, aber musst den mit einer Zigarettenschachtel, dem eine Zigaretten opfern. Nur solche Sachen. Und diese Vögel sind so wahnsinnig witzig. Die Tauben sind Philosophen und die musst du in so einem Dialogduell besiegen. Dann gibt es noch einen Raben oder eine Krähe, der ist Anwalt. Und dem musst du helfen, quasi einen Teil dieser Verschwörung aufzudecken. Also der Informant hat natürlich in dieser Welt seine Handlanger, auch in Ämtern und sowas. Und du musst das dann nach und nach aufdecken und gleichzeitig die Vögel fangen. Und dann eskaliert das, weil der Forscher kriegt irgendwann mit, was du vorhast und versucht dir dann Fallen zu stellen und sowas. Und es ist einfach, es ist wahnsinnig bunt und es ist wahnsinnig witzig, was ich echt nicht gedacht hätte. Ich glaube, ich habe so 4-5 Stunden oder sowas dann letztendlich gespielt. Das Ende war richtig schön einfach. Und ich fand das so faszinierend, dass es wirklich eine sehr gelungene Märchenwelt ist. Du bist da so drin und man ist wirklich, wirklich einfach drin und hat auch richtig Bock drauf, obwohl du ja einfach nur durch die Gegend gehst und dann versuchst, mit den richtigen Leuten zu sprechen. So, du musst dann zwei Beispiele noch. Ich meine, es gibt ja 30 Vögel. So, ich glaube, manche treten als Paare auf. Du musst nicht 30 Aufgaben machen, sondern so 15 bis 20 eher. Und die variieren halt auch in Komplexität. Und das eine ist der Pfau, das ist ein Maler irgendwie und da musst du ins Museum gehen und dann musst du so lange auf die Bilder klicken, bis der Typ, der am Anfang sitzt, der Wächter, Museumswächter, was auch immer, der sagt die ganze Zeit, du bringst mich zur Weißglut. Oder du irgendwie die ganze Zeit so Metaphern, die was mit Feuer zu tun haben, wenn du versuchst, die Gemälde anzufassen. Das musst du so oft machen, bis er tatsächlich in Flammen aufgeht. Und dann ist er nämlich weg, also nicht tot, sondern einfach weg. Und dann kannst du mit den Bildern interagieren und du musst, also das ist so ein Beispiel für, es gibt nicht nur 4 Seiten, sondern je weiter du gehst, desto mehr Seiten entstehen dann da einfach, dass du 20 Seiten hast, die immer wieder anders sind. Und dann musst du halt mit den Bildern so interagieren, dass du die Geschichte, die mit den Bildern erzählt wird, umschreibst, damit am Ende was Schönes rauskommt, weil erst dann erscheint der Pfau. Oder noch was, ein Vogel, das ist eine Tätowiererin und du brauchst ein Tattoo aus Gründen irgendwann und lässt dir dann von ihr eins stechen, aber erst, also sie sagt, sie hat eigentlich keine Zeit und dann sagst du, oh pass, ich bin Tätowiererin und dann lügst du einfach und tätowierst dann so Leute da und das fängt an mit einem Smiley. Und du musst das dann mit der Maus so zeichnen. Und schon das zweite Bild ist dann so ein voll aufwendiger Djinn, den du halt dann malen musst. Und es ist total lustig. Und dann malst du noch dein eigenes Tattoo. Und dann hast du das die ganze Zeit, was du selber gemalt hast, hat sie dann so auf dem Arm. Es ist einfach ein richtig, richtig tolles Spiel. Es hat mich so glücklich gemacht. Und dann dachte ich, Arte macht ein Spiel, dass es von der persischen Mythologie inspiriert ist. Ich habe das mal kurz rausgesucht. Ich hatte es rausgesucht. Wo ist es denn? Ah, hier. Sorry, ich habe so viele Tabs offen. Das ist in Ordnung. Also, es gibt das alles. Diesen Vogel, der in der persischen oder hier in der iranischen Mythologie ist ein Beispiel bei Wikipedia, da ist es halt ein männlicher Vogel und hier in dem Spiel ein weiblicher, wenn ich das richtig verstanden habe. Und diese 30 Vögel, die 30 Aspekte der Seele verkörpern und auf der Suche nach der mythischen Simurgh Selbsterkenntnis sind, Selbsterkenntnis erlangen. Das wird schon in Vogelgesprächen oder die Konferenz der Vögel, einem der bedeutendsten Werke der islamischen Mystik, geschrieben. Also eine berühmte Vorlage, die ist tatsächlich, lass mich kurz gucken, seit dem 6. bis 7. Jahrhundert ungefähr gibt. Und dann dachte ich, ein belgisches Team, Arte. Das heißt ja nicht, dass alle Menschen, die in einem belgischen Entwicklerstudio arbeiten, auch Belgierinnen und Belgier sind. Aber dann habe ich das Ende erreicht und war froh zu lesen, dass sie quasi einen also Kulturbeauftragten hatten. So jemand, der Consulting für die gemacht hat. Ja, und so den Namen nach zu urteilen, das waren jetzt nicht nur französisch gelesene Namen. So. Und da waren dann letztendlich auch wahnsinnig viele Leute dran beteiligt. Also das ist Prestige, Indie oder Double A, um in unseren Lost Levels Begriffen zu sprechen. Ja. Und mich hat das total an Kalif Storch erinnert. Kennst du das? Sag mir gar nichts. Weil ich muss mal kurz den Top wieder aufrufen. Den habe ich nämlich aus Versehen gelöscht. Kalif Storch, okay. Das ist eine Geschichte von Wilhelm Hauff. Wilhelm Hauff hat 1802 bis 1827 gelebt. Er ist also nur 25 Jahre alt geworden. Und der hat eine ganze Reihe an Geschichten geschrieben. Und Kalif Storch und der kleine Muck, das sind so, geht Richtung 1001 Nacht so. Und Kalif Storch, das hatte ich, ich weiß nicht, ob wir das als Zeichentrickfilm hatten oder ob mir einfach so die Bilderbuchbilder in Erinnerung geblieben sind. Das ist eine Geschichte von einem hochmütigen jungen, ja, Kalifen halt, der dann aber, er und sein Berater haben sich irgendwie über Vögel oder so lustig gemacht und werden dann vom Zauberer selber in Vögel verwandelt. Na, irgendwie hat der Scheiße gebaut und wird dann halt verwandelt. Ich bring's ein bisschen durcheinander. Und der Deal ist, ihr werdet in x Tagen automatisch wieder zu Menschen, ihr dürft aber nicht lachen und dann lachen sie Vögel aus und bleiben dann halt für immer eigentlich Störche. Mhm. Und dann treffen sie eine Prinzessin, die in eine Eule verwandelt wurde und als Eule angeblich voll hässlich ist und nur ein Heiratsversprechen kann sie erlösen, ne? Wie das halt so war damals im 19. Jahrhundert. Naja, und dann am Ende heiraten die natürlich und dann ist sie auf einmal wunderschön und es gibt ein Happy End. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, weil es halt um Vögel geht und um Transformation auch. Ganz vage dieselbe Himmelsrichtung und Geografie. Ja, aber 30 Birds, du, ehrlich, eines meiner Highlights dieses Jahr. Ach, guck. Ich hatte, weiß ich nicht, ich habe meine Liste ja schon fertig gemacht und da waren, ist mir dann aufgefallen, ziemlich viele schwere Spiele dabei. Also einfach nichts Lustiges. Alles hatte irgendwie ein hartes Thema. Und das hier vielleicht auch so ein bisschen, aber es war einfach schön. Ich habe richtig doll gelacht zwischendurch und es war schön anzusehen. Es hat voll Spaß gemacht. Es war einfach eine tolle Erfahrung. Ja, klingt also gut nicht auf jeden mal Fall. Belastend, kein bisschen belastend. Nicht irgendwie sowas wie, ja, man spielt das dann und dann hast du was durchgemacht und richtig was Schlimmes erlebt, aber es lässt dich irgendwie Dinge appreciaten. Nee, ist einfach toll. Mhm. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ins Schwärmen gekommen. Das kommt davon, wenn ich mir keine Notizen mache oder nicht ausreichend Notizen. Dann fange ich irgendwo an zu reden und komme vom einen zum anderen. Aber ja, aber das musste gesagt werden. Ja, man hat ein ganz gutes Bild bekommen von dem Spiel. Die Frage, die ich mir stelle, ist, welchen Aspekt der Seele ist die Tätowiererin? Stellt die Tätowiererin dar, frage ich mich. Das ist auch, das würde mich persönlich interessieren, aus Gründen sozusagen. Aber also, wenn ich jetzt raten müsste, dann bestimmt irgendwie sowas von irgendwas in Richtung Selbstliebe oder sowas, dass ja, du kannst dich lieben, so wie dein Gott dich schuf, aber du kannst auch Dinge an dir ändern, wenn du das möchtest und dich dann noch mehr lieben, wenn das ist, was dich glücklich macht. Sowas vielleicht, oder sie ist krass überarbeitet und muss dich dann um Hilfe fragen, so nach dem Motto, es ist okay, um Hilfe zu fragen und du kannst dir eingestehen, dass du manchmal andere Leute in deinem Leben brauchst und das heißt nicht, dass du versagt hast. Hm. Ja, klingt gut. Klingt logisch, klingt nachvollziehbar. Ja. Auch wenn es nur geraten ist, aber würde ich auf jeden Fall, würde ich auch so sehen, auf jeden Fall, ja. Ja, spannend, gerade dass man da irgendwie so viel, also klar, natürlich, zum einen, Fest muss ich auch direkt dran denken, als ich den ersten Bewegbilder gesehen habe, ne? Ist klar. Ich muss auch so ein bisschen an diese Bücher denken, wo für so Kinder, wo du quasi mit so Schiebern Sachen verschieben kannst, weißt du? Mhm. Aus so Karton, wo du quasi an der Seite dann irgendwie so zum Beispiel Wolken bewegen kannst oder so, weil ja viele der Elemente, die so abgebildet sind, ja auch so ein bisschen abgehoben sind vom Hintergrund und so ein bisschen schweben. Da muss ich auch wieder dran denken, so visuell zumindest. Ja, oder diese Bücher, die, wenn man sie aufklappt, erscheint, dann hebt sich was hoch, weißt du? Ja, dieses, genau. Ja. Aufklapp, Diorama, Stuff. Ja. Ja. Ja, aber also sieht sehr gut aus. Sieht aus, wie man sich ein Arte-Spiel vorstellen würde. Ne? Ja. Also es ist einfach schon sehr, sehr künstlerisch, artsy, aber klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil das ja, wie du so dargestellt hast, ja auch sehr, also naja, sehr abwechslungsreich auch ist in dem, was man einfach, wie man interagiert, was passiert, wie man irgendwie die Geschicke lenkt. Und dir diesen 30 Vögeln quasi weiterhilft. Finde ich gut. Klang tatsächlich sehr gut. Ja, das Lustigste, das habe ich noch gar nicht erwähnt, die folgen dir ja nicht alle dann, die Vögel, weil die haben ja ihr eigenes Leben zu leben. Die erklären sich nur bereit, dir zu helfen. Und du sammelst deren Telefonnummern quasi. Sehr gut. Sehr gut. Sehr modern. Sie dann sagen sie, ja, du, wenn es soweit ist, ruf mich an. Bis dahin, ciao, Kakao. Ja. Ich finde das einfach toll. Ja, das finde ich sehr gut auf jeden Fall. Und auch dieses Spiel unter 50 Reviews. Schande einfach. Ja. Einfach Schande. Ja, aber wir haben festgestellt, es gibt nicht so viele Spiele, aber es gibt definitiv zu wenig Zeit für zu viele Spiele, um es mal so auszudrücken. Ja, deswegen kann man sich vielleicht auch die eine oder andere Stunde Spielzeit sparen, wie bei meinem nächsten Spiel, das ich nämlich nur so mittel fand. Und zwar geht es um Follow the Meaning. Follow the Meaning ist ein Point-and-Click-Adventure, das Debütspiel von Hiking Mind, einem kleinen Studio aus Polen, so wie ich das zumindest herausgelesen habe, und spannenderweise gepublished von Second Maze. Und Second Maze ist mehr oder weniger der Publishing-Arm von Rusty Lake, die ja quasi auch bekannt sind für so diese so ein bisschen Mystery-mäßigen, mobile-optimierten Adventures. Und genau, die haben das quasi gepublished, Follow the Meaning. Und ja, es ist auch so, es ist ein sehr surreales Adventure, das schon mal eine sehr eigene Optik hat. Also sieht alles so ein bisschen, ja, handgezeichnet aus mit so, also mit so Stiften, also nicht mit Wassermalfarbe, sondern mit so Stiften quasi, wie man irgendwas mit Stiften Outlines macht, dann ausmalt, so sieht das quasi aus, die ganzen Figuren und die Welt. Und man spielt dort den Detektiv Paul Trilby. Und Paul Trilby bekommt am Anfang des Spiels einen Brief von Dr. Susie. Und Dr. Susie arbeitet in einem psychiatrischen Krankenhaus und klärt Detektiv Trilby darüber auf, dass dort Experimente vor sich gehen, schlimme Dinge, und man quasi helfen muss. Und dass quasi Paul Trilby die einzige Hoffnung ist, sozusagen da alles wieder gerade zu biegen. Und da macht man sich auf von seiner kleinen Insel mit Leuchtturm in die Stadt. Und man sieht direkt in dieser Stadt dann, dass da auf der einen Seite so eine hohe Mauer gebaut wurde, hinter der sich das Krankenhaus verbirgt, sozusagen. Und wird dann sozusagen reingezogen in so einen Widerstandskampf gegen, also Kampf in Anführungsstrichen, so einen Widerstand gegen die Betreiber dieses Krankenhauses. Und die dann zum Beispiel halt, ja, so Propaganda verteilen, dass man sich vor Dreieugigen in Acht nehmen soll, dass die irgendwie nachts durch die Gegend schleichen. Und es wird aber nicht erklärt, was die Dreieugigen so besonders macht oder was mit denen auf sich hat. Oder zum Beispiel auch sowas wie, es gibt so vereinzelt Hinweise darauf, dass verschiedene Figuren an den The Creator glauben. Und diese Menschen werden dann quasi verfolgt und kommen aus dem Krankenhaus zurück, aber sind dann quasi, ja, werden dann quasi so ein bisschen normalisiert, in ganz großen Anführungsstrichen, dass sie quasi nicht mehr dem Creator-Glauben folgen. Und die Story, irgendwann geht die so ein bisschen off the rails, wird es mir irgendwie ein bisschen zu wirsch. Also man hat tatsächlich dann auch mal so einen Moment, wo man kurz irgendwie in so einem Alien-Raumschiff landet, in so einem UFO, für ungefähr 5 Sekunden und dann irgendwie so ein kleines Rätsel lösen muss und dann wieder auf die Erde gebeamt wird, was überhaupt keinen Sinn ergibt. So, also völlig nach dem Motto, wir hatten mal Bock, irgendwie vielleicht Aliens einzubauen, so ungefähr. Aber es gibt natürlich auch ganz viele so klassische Rätsel, die so ein bisschen im Samorost-Style sind. Also Samorost, wer es nicht kennt, ist ja auch ein sehr grafisch sehr einzigartiges Point-and-Click-Adventure, wo man generell wenig mit Inventar macht, sondern halt viel einfach nur die Umgebung beklickt und dann dadurch irgendwie Sachen auslöst. Oder sowas wie früher zum Beispiel Goblins. Gab es ja auch irgendwie 3 Teile von, so ein französisches oder belgisches Team dahinter. Genau, und man hat halt ein begrenztes Inventar in dem Spiel. Man hat nie mehr als 3 oder 4 Sachen gleichzeitig im Inventar. Und die Lösungen sind für die Rätsel sind auch relativ logisch, aber zwischendurch hast du auch so ein paar, ja, nette Ideen, die da irgendwie noch eingebaut werden. Zum Beispiel, du kannst oder du musst die Tageszeit ändern, indem du sozusagen dich durch so ein Gebäude durchmogelst, aufs Dach gehst und dann Satellitenschüssel verschiebst, dass sie quasi auf die Sonne zeigt, damit dann quasi die Sonne weg ist und dann ist Nacht in der Welt. Also auch so ein bisschen dumm. Nee, finde ich eigentlich, fand ich, das fand ich ja ganz witzig tatsächlich. Also, das fand ich ganz witzig. Dann habe ich es nicht verstanden. Wie funktioniert das? Du, also, du musst auf so ein Hochhaus hoch, sozusagen, und da ist dann so eine Satellitenschüssel. Und die schiebst du quasi so, dass es halt von deiner Sicht, wenn du drauf guckst, auf das Spiel aussieht, als wäre sie quasi vor der Sonne. Und dann ist es halt Nacht. Weil die Satellitenschüssel die Sonne verdeckt. Ja, aber doch. Nee. Kann ich nicht akzeptieren, leider. Fair, fair. Kommt, glaube ich, drauf an, wie es dann im Spiel aussieht und dargestellt wird. So, aber ja, gut. Ja. Und oder noch so ein Beispiel für so ein Rätsel ist, dass du zum Beispiel, du musst in so einen Club rein, da kommen aber nur Leute rein mit bestimmter Hutform. Du hast so einen Hut, der in der Mitte so eingedellt ist. So. Du brauchst aber einen, der so gerade ist oben, also ne, so eine gerade Linie quasi hat. Und da musst du dann sozusagen ein Schild klauen. Das stellst du dann vor diesem Club, ist dann so ein Bouncer und da ist dann auch so ein Scheinwerfer. Und du stellst dann quasi dieses Schild vor den Scheinwerfer, dass der Schatten quasi oft über deinen Kopf, also dass der Schatten kombiniert mit deiner Silhouette quasi dann so einen kastigen Hut ergibt. Und dann sagt der Bouncer, alles klar, du hast einen kastigen Hut, du kannst rein, so ungefähr. Also, okay, genau deswegen kann ich solche Spiele nicht ernst nehmen. Man darf die Logik nicht hinterfragen, ja, es ist teilweise, also die, es ist schon konsistent in der Logik, aber es ist natürlich, ja. Es gibt tausend einfachere Lösungen und niemand würde sagen, okay, geh du. Ja. Dann würde ich sicher auch nicht freuen, dass du zum Beispiel, um den Weg in ein U-Boot zu öffnen, eine Luke, musst du quasi an einer Häuserwand eine Lichtspur nachzeichnen mit den Fenstern. Die musst du quasi die Fenster richtig aktivieren, damit die quasi so ein Muster abbilden. Das Muster findest du aber dann, also das ist relativ leicht zugänglich. Und dann geht quasi die Tür auf von diesem U-Boot. Ergibt auch keinen Sinn. So. Das ist auch so, das ist auch so das Ding. Also die, sag ich mal, der Aufbau der Rätsel, also die Mitte, sag ich mal, der Rätsel ergibt Sinn in sich, ist logisch, aber der Zusammenhang zwischen Ausgangslage und Resultat, der ist halt oft einfach nicht da, so in diesem Spiel. Ja. So, also so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen komisch und teilweise auch so ein bisschen auch unlogisch, wo man so manche Gegenstände findet. Zum Beispiel dieser Club, wo man da rein möchte, ist ja sehr exklusiv. Und um in das Gebäude reinzukommen, brauchst du auch erstmal ein Ticket. Und dieses Ticket findest du in einem Mülleimer. Dann denkt man sich so, wenn das so exklusiv ist, wenn dann Leute rein wollen, wenn du ein Ticket brauchst, warum wirft das jemand weg? So, es ergibt keinen Sinn. So. Aber naja, das ist halt so, ne? Da haben sich vielleicht was dabei gedacht, die Leute vielleicht auch nicht. Vielleicht dachten sie einfach nur, da ist irgendwas, was die Leute vielleicht anklicken, weil man vielleicht dazu motiviert ist, im Müll zu wühlen. Weil im Müll immer sich Dinge verstecken und dann machen wir halt das Ticket da rein, so ungefähr. Und also ich fand halt, die Rätsel hatten auch so genau die richtige Länge, waren relativ kurzweilig. Was ich aber halt ein bisschen schwach fand, war das Writing. So. Also ja, ich verstehe, dass man vielleicht als Indie-Studio oder als kleines Indie-Projekt mit 3, 4, 5 Leuten, dass man dann irgendwie nicht notwendigerweise die Finanzen hat, um da vielleicht einen Native Speaker nochmal drüber lesen zu lassen, wenn man irgendwie ein englisches Spiel veröffentlicht. Aber Dialoge sind teilweise schon sehr schlecht. So. Und generell die Dialoge, also abgesehen davon, dass es halt das Englisch nicht gut ist in den Dialogen, sind die halt auch einfach schlecht geschrieben. So. Also es ist halt sehr viel Fokus da, glaube ich, gesetzt worden auf das Rätseldesign. Und auch die Optik, weil, wie gesagt, es sieht halt wirklich super schön aus, finde ich, das Spiel. Es hat eine sehr, sehr eigene Optik. Aber ja, also Dialoge gehen so, da hat noch so eine, gibt es noch so eine Meta-Ebene, so als kleinen Spoiler vielleicht, am Anfang oder irgendwann merkt man, dass da so ein eine Meta-Komponente reinkommt, weil du irgendwie so einen Error wegklicken musst, so ein Windows-Error so ungefähr. Also der nicht aussieht wie ein Windows-Error, aber halt so in dem Stil. Ne? Und man merkt, dass es später auch noch eine weitere Rolle spielen wird. Und das führt auch so ein bisschen die Auflösung des Spiels, die auch damit zusammenhängt, die ist auch so, ich saß davor und dachte so, hä? Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. So. Also wahrscheinlich, vielleicht bin es nur ich, so, vielleicht werden dann Leute, die es spielen sollten, in unserem Discord Link natürlich immer in den Shownotes. Vielleicht dann in den Feedback-Kanal droppen und sagen, hä, natürlich ist doch ganz klar, das hat diesen und diesen Grund. Und dann sind wir alle schlauer. Aber momentan ist es tatsächlich so, dass ich mir denke, ich habe es nicht wirklich genau verstanden und der Sinn erschließt sich mir nicht. Und die Rätsel alleine tragen das für mich nicht. Und deswegen ist es für mich ein Pass tatsächlich, dieses Spiel. Also ich würde es nicht weiterempfehlen. Ja. Schade, ich habe das nämlich gesehen und es klang erstmal gut. Und es sieht ja auch gut aus, wie du schon sagtest. Also die Story, muss ich sagen, erinnert mich sehr an Unforeseen Incidents. Mhm. Das ja, Gott, 2016, 17, 18 irgendwann rauskam. Ein deutsches Point-and-Click-Adventure mit, ja, einer sehr ähnlichen Story. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich frage mich dann immer, was war so die Intention, dieses Spiel zu machen? Also wollte man diese Geschichte erzählen oder einfach ein Rätselspiel machen? Oder also was war zuerst da? Und was wurde dann quasi dran gehängt? Mhm. Und kam möglicherweise dadurch zu kurz. Und wieso ist das niemandem aufgefallen? Also, so, wenn ich mich richtig erinnere, sind diese Rusty Lake-Spiele gar nicht so unpopulär. Die sind ziemlich populär, ja. Ja, und wenn die das publishen, ist dann niemandem aufgefallen, dass die Dialoge scheiße sind? Also offenbar nicht, oder... Vielleicht ist auch der Geschmack unterschiedlich. Das ist ja immer so das Nächste. Du erzählst dann was und ich gucke mir nebenbei hier diese Bilder an. Und dadurch habe ich dann immer das Gefühl, ich hätte genau die gleiche Erfahrung gehabt wie du gerade und nehme das so als Wahrheit einfach auf. Mhm. Vielleicht, weiß ich nicht, nehmen Leute das auch einfach unterschiedlich wahr. Und klar, manche ziehen dann was draus aus. Vielleicht ist es so minimalistischer Dialog auch einfach. Vielleicht ist das nochmal die Kunst an sich darin. Ja. Weißt du, ich weiß nicht. Ja, aber schade, dass du es nicht gut fandest. Ja. Ist immer blöd, wenn man dann, lustigerweise hat das hier fast 500 Rezensionen, die sehr positiv sind. Ich wollte schon sagen, ja. Also, muss ich auch nochmal sagen, manchmal möchte ich Contrarian sein, auf jeden Fall, bei manchen Spielen, sag ich mal, aber weiß ich nicht, so ein Spiel wie das jetzt, wo es ja keinen Diskurs dazu gibt, so ungefähr, da ergibt es ja quasi gar keinen Sinn, Contrarian zu sein, so irgendwie, aus Prinzip. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, also mir das Spiel einfach nicht zugesagt. So. Ich hätte es auch gerne anders gehabt, weil ich fand es auch im Vorfeld, ich fand es interessant, sah interessant aus. Point-and-Click-Adventures im Vergleich zu dir habe ich eine deutliche Schwäche für, tatsächlich, für gut gemachte, aber in dem Fall leider nein. Leider ein Pass. Ja, also ist ja auch ärgerlich, also natürlich will man die Spiele eigentlich gut finden, weil man halt ihr Zeit investiert. Und ja. Wie scheiße ist es, wenn du sagen musst, oh, ich habe 3 Stunden da jetzt reingesteckt und ich hatte keine gute Zeit. Ja. In deiner Freizeit auch noch. Ja, ja, das stimmt. Ist ja alles das hier soll nicht sein. Unbezahlt, ne? Ja. Aber ein Spiel, das alle Menschen in diesem Universum spielen müssen, spielen sollten, spielen können, gratis, hast du gebaut, Christina. Du hast ein Spiel erstellt. Ja, das ist auch schon die Definition von Spiel, sehr stretched, aber es ist erstens bei Itch hochgeladen und zweitens kann man den Outcome halt selbst beeinflussen und Dinge wählen und anklicken. Ja. Und ich finde, das ist schon ein Spiel. Ja. Lost Levels OGs werden sich vielleicht erinnern, dass wir, als wir noch 5 Leute waren und das noch ein Blog und kein Podcast war, haben wir mal uns zu 5 zusammengesetzt. Das ist, glaube ich, nach der ersten Aufnahme nur noch ein weiteres Mal passiert. Und das war Ende 2019, vor 5 Jahren also. Und da haben wir Bingo auch gespielt im Podcast. Das war so wild. Oh ja. Und da habe ich auch während der Zugfahrt so einen Psychotest, so diese Bravo-Brigitte-Psychotests haben mich inspiriert, habe ich dann mit Twine programmiert, mit dem man Text-Adventures machen kann. Und dann konnte man sich immer zwischen zwei Attributen entscheiden und dann kam halt ein Spiel am Ende raus und die Überschrift war damals und jetzt ist sie gleich, welches Spiel wäre ich 2024 gewesen? Und jetzt in dieser 2024-Version muss man 7 Fragen beantworten, wobei nur die ersten 6 relevant sind und die 7. brauchte ich, weil ich eine neue Seite brauchte, wo die ganzen Variablen ausgewertet werden. Und ich habe das wirklich extrem kompliziert gedacht. Ich habe, also es gibt 12 Spiele, die man, eins davon kriegt man halt als Ergebnis raus. Mhm. Und ich habe 6 unterschiedliche Variablen mir ausgedacht und dann halt ausgerechnet, wie viel Punkte insgesamt jedes Spiel für welche Variable bekommen kann. Und dann halt geguckt, so eine Variable wie eine ist Schönheit. Da hat zum Beispiel ein Shadow of the Earth Tree mehr als ein hässliches Spiel. Ich weiß es jetzt nicht. Und jedes Spiel hat seine eigene Variation an Variablenwerten. Das ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Auf jeden Fall, dann stellte sich raus, in der Auswertung ist das viel zu kompliziert. Ich habe mir dann überlegt, ich will, dass diese und diese Werte, wenn die besonders stark ausgeprägt sind, soll dieses und jenes Spiel rauskommen. Und dann habe ich das aber in Twitch nicht so richtig hinbekommen zu programmieren, weil dann hätte ich tausende Zeilen schreiben müssen. Und da hatte ich honestly auch keinen Bock mehr drauf. Und jetzt ist es, wenn es relativ eindeutig ist und man wirklich in einer Kategorie besonders viele Punkte hat, das passiert ja alles quasi hinter den Kulissen, dann kommt dieses und jenes Spiel raus. Und wenn jemand komplett ausgeglichen eine Punkte hat, also es sind ja 6 Fragen mit jeweils 3 Antwortmöglichkeiten, da kann ja was weiß ich was rauskommen, dann entscheidet ein Zufallsgenerator. Da hat mich dann die Geduld verlassen. Und im Discord haben das ja schon Leute entdeckt, weil das ja schon eine Weile bei Itch Online war. Ich habe das jetzt nochmal überarbeitet, so ein paar Tippfehler ausgemerzt und herausfordernd war dann noch, dass da die Bilder erscheinen. Die musste ich dann mit hochladen, mit in den ZIP-Ordner tun. Und dann war das Problem, ich habe halt jedes Mal, wenn dann das Ergebnis kommt, ist das Spiel, das man isst, verlinkt. Damit hatte Itch dann ein Problem, weil das externe Links sind und dann musste ich alles nochmal rausnehmen und die Art und Weise, wie Twine Links integriert in HTML umwandeln, das habe ich dann mit ChatGPT gemacht. Das war richtig gut. Ich habe einfach gesagt, ersetze das durch das, basically. Weil das waren über 100 Zeilen Code, die ich, also wo ich jede Zeile hätte anpassen müssen. No thank you. Ja, also ChatGPT hat mir da geholfen. Und das Schöne daran ist, du weißt dann nicht nur, welches Spiel du bist oder gewesen wärst dieses Jahr, sondern es sind auch jeweils 4 bis 5 Empfehlungen dabei. Und ein Link zu der Folge, wo wir das Spiel besprochen haben, wenn wir es denn besprochen haben. Und jedes Mal auch ein Link zu meinem Newsletter natürlich. Ja, also richtig stark. Ich finde, das ist voll der Service. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Es hat mich 2 ganze Tage gekostet. Aber es war es wert. Vor allem haben wir jetzt quasi hier in diesem Podcast ein First Look Postmortem zur Entwicklung dieses Twine-Spiels gehabt. Mit allen Höhen und Tiefen und Sachen, die du so angewendet hast. So, also, ne? Super exklusiv. Super exklusiv. Und Leute, diese Infos gibt es nirgendwo anders. Nirgendwo anders, ja. Und Leute, die mit Schweinen Spiele machen, wissen ja jetzt, an wen sie sich wenden können in unserem Discord, wenn sie Input brauchen. Ne? Ja, ich bin gar nicht so schlecht in Twine, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich musste natürlich auch mir viel aneignen, nachgucken. Shoutout an Grey Elf, der, egal in welchem Scheiß-Forum du eine Frage zu Twine hast, er hat geantwortet. Ich glaube, es ist ein R. Ja. Also auch schon so vor 10, 15 Jahren einfach. Mhm. Reddit, Twine-Forum, gutefrage.net, überall hat Grey Elf Twine-Fragen beantwortet. Ach, ich liebe das, auch über Jahre hinweg. Das war schön. Grey Elf the Goat, quasi. Mhm. Ja, sehr schön. Genau, eure Twine-Fragen könnt ihr natürlich auch in unserem Discord ja, loswerden. Und Christina wird sie dann, ja, wenn sie die Zeit findet, sehr gern beantworten. Also ich habe das Spiel ja schon gespielt oder den Quiz, das schon gemacht. Ich bin Mouthwashing. Bisschen verstörend, aber gut. Welches Spiel bist du denn bei deinem ersten Durchlauf gewesen geworden? Oder hast du es gar nicht gemacht, weil du die Mechanik dahinter so gut kennst? Ich glaube, ich habe das noch gar nicht richtig legit gespielt, weil ich kann es ja jetzt mal machen, es sind ja nur 7 Fragen. Ja. Das. Ist auch exzellenter Podcast-Content, Videocontent. Christina klickt sich einen Psychotest. Oh, ich bin Shadow of the Earth Tree. Oh, also, es könnte ja kein passenderes Ergebnis geben, ist ja perfekt. Das ist auch, ich habe für meinen Freund, für den habe ich quasi ein Spiel mit reingebracht, weil der komplett anderen Spielgeschmack hat als ich und ich wollte nicht nur die Spiele, die ich gespielt habe, reinbringen. Mhm. Ich habe auch für dich Tactical Breach Wizards mit reingenommen und ja, meistens haben die Leute das, was ich im Kopf hatte, als ich das Spiel reingepackt habe. Ja, ich habe auch jedes Mal, sehe ich jetzt erst wieder, so ein, ja, so ein bisschen im besten Fall lustig herzerwärmenden, im schlimmsten Fall richtig ekelhaft cheesy Text reingeschrieben. Also Quintessenz jedes Textes ist, du bist toll, aber jeweils auf das Spiel bezogen, das, was die Leute vermutlich geantwortet haben, wenn sie da hingekommen sind. Mhm. Ja. Ja, du, ich bin stolz. Das ist sehr schön. Ich weiß schon. Kannst du auch sein. Kannst du auch sein. Kannst dir auch mittlerweile ja offiziell jetzt auch Spielentwicklerin in deine Bio schreiben. So, ne? Und ja, sehr schön. Also alle, die diesen Podcast jetzt hören oder diesen Videocast sich angucken, hallo. Die können dieses Spiel oder sollten dieses Spiel spielen. Natürlich packen wir den Link in die Shownotes und auch in die YouTube-Folgenbeschreibung, damit ihr das auch schön spielen könnt. Ich habe tatsächlich jetzt auch noch ein Leckerlevel aus dem Ärmel geschüttelt. Oha. Und zwar, ich war überrascht, dass ich es noch nicht erzählt hatte. Vielleicht habe ich es in meinem Japan-Essens-Ding erzählt, aber ich muss es nochmal erzählen, falls es der Fall war. Und zwar wollte ich ein kurzes Shoutout geben an Anko. Anko ist quasi eine Paste aus roten Bohnen, aber in süß. Und die gibt es auch hierzulande. Entweder in fein oder in stückig. Also stückig ist also ein bisschen übertrieben. Ist ein bisschen also leicht stückig sozusagen. Trotzdem immer noch streichzart, sage ich mal. Und in Japan kann man die auch einfach in Tuben kaufen, was hervorragend ist. Also schlecht für die Umwelt, weil Plastik und so, ne, ist klar. Gibt auch keine großen Tuben, sondern nur so 50 Milliliter Tuben. Aber sehr praktisch. Kann man sich dann schön so morgens auf den Toast portionieren mit der Tube. Und ich finde es immer spannend, wenn sozusagen eine etwas Herzhaftes an und für sich zu was Süßem umfunktioniert wird. So. Also sowas wie diese Bohnenpaste eben oder zum Beispiel habe ich auch einen sehr, sehr, sehr, sehr leckeren, auch in Japan, Apfelkuchen auf Kartoffelbasis, also ein Kartoffelteig quasi, gegessen. Das ist auch hervorragend, war das tatsächlich. Richtig, richtig gut, richtig fluffig. Ja, aber ich finde solche Kombinationen finde ich spannend. Wenn es dann funktioniert, finde ich es gut. Und ja, Shoutout an Anko. Einfach, wenn ihr das findet in eurem lokalen Asiamarkt, rote Bohnenpaste, einfach einen Toast auftoasten, ein bisschen Margarine oder Butter drauf, Anko drauf. Sehr guter Ersatz für zum Beispiel Marmelade oder Honig oder so. Das war's auch schon von meiner Seite, von meinem Leckerlevel aus. Ja. Und du so? Ja, kommen wir wieder zurück zum Glauben im Grunde. Der Kreis schließt sich. Ne, was du ja in deinem ersten Spiel erwähntest. Ich war nämlich mal wieder im Kino und ich habe Konklave geguckt. Mhm. Konklave, ich glaube, sowohl Drehbuch als auch Regie von Edward Berger, der in Wolfsburg, also in Shoutout an Niedersachsen, geboren wurde, aber Österreich-Schweizer ist. Der hat, glaube ich, zuletzt im Westen nichts Neues gemacht, die neueste Adaption. Das Buch Konklave ist von Robert Harris, mit dem ich mich jetzt noch nicht weiter beschäftigt habe. Und die Hauptrolle in diesem Film, jetzt, der dieses Jahr erschienen ist, spielt Ralph Fiennes. So spricht man ihn aus. Fiennes aber geschrieben. Den kann man zum Beispiel als Voldemort oder aus The Menu, der spielt jetzt gerade hier in James Bond M. Und Wikipedia sagt auch Schindlers Liste und Der englische Patient. Da ist er berühmt geworden. Ich habe den immer so nebenbei wahrgenommen und jetzt halt mal in der Hauptrolle. Das ist der erste Film, den ich mit ihm in der Hauptrolle gesehen habe. Und er war so, so gut. Das war so, so gut. Und jetzt habe ich ihn gegoogelt und er hat den englischsten und witzigsten Namen ever. Der heißt Ralph Nathaniel Twisleton Wykeham Fiennes. Mit zwei Bindestrichen im Namen. Weit verzweigte britische Adelsfamilie, wie sich rausstellt, ein Nepo-Baby also. Aber in Konklave. Das Konklave ist ja der Prozess, wenn ein neuer Papst gewählt wird. Normalerweise ist das ja ein Amt auf Lebenszeit. Der letzte Papst hat da ja Nein zugesagt. Aber eigentlich machst du es, bis du stirbst. Und dann muss ein neuer Papst gewählt werden aus der Mitte der Kardinäle. Im Film gibt es 104 davon. Keine Ahnung, ich habe nichts davon gefact-checkt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es so irgendwie richtig ist. Und die schließen sich ja ein, so viel weiß ich noch. Und die dürfen erst wieder raus und Kontakt mit der Außenwelt haben, wenn sie einen neuen Papst gewählt haben. Und das teilen sie durch weißen Rauch mit. Und ansonsten wird halt nach jedem Wahlgang das Papier, was in der Wahlurne ist, verbrannt und halt mit schwarzem Rauch gezeigt. Dieser Wahldurchgang hat keinen neuen Papst beschert und er braucht im Film zumindest, wahrscheinlich auch in der Wirklichkeit, eine Zweidrittelmehrheit. Und der Film Konklave startet halt damit, dass der Papst stirbt und der Dekan, quasi der vorsitzende Kardinal, der das Konklave beaufsichtigt, das ist halt Ralph Fiennes, Kardinal Lawrence heißt der, Thomas, und der ist halt schon in der Glaubenskrise, aber er wollte eigentlich zurücktreten und der Papst hat ihm das untersagt und jetzt ist der Papst tot und er muss halt dieses scheiß Konklave irgendwie beaufsichtigen. Und das ist voll die große, schwere, dumme Aufgabe wohl. Und damit struggelt er und versucht halt einfach seinen Job so gut wie möglich zu machen und so christlich wie möglich und gerecht und so, dass die Kirche vorangehen kann und nicht wieder zurück ins Mittelalter kommt und das halt, ja, so ein Good Guy, schon irgendwie einer, der auch eigentlich nur noch in so ein Kloster verschwinden will. Nee. Doch, Kloster können auch Mönche sein, ne? Oder sind Kloster nur für Frauen? Nee, auch Mönche. Der will auf jeden Fall einem Orden beitreten und einfach da nicht mehr im Vatikan sein. Dann stellt sich raus, der Papst hatte eine Glaubenskrise. Also er hat nicht den Glauben an Gott verloren, aber an die Kirche. Und das ist so das, was sich durch den ganzen Film zieht. Und ich war so hin und her gerissen, weil zwischendurch fühlt es sich an, wie Propaganda für die Kirche, so nach dem Motto, hey, wir haben viel falsch gemacht, aber es gibt auch Menschen, die das in der Kirche scheiße finden und was bewegen wollen. Und gleichzeitig würde die Kirche sowas, was im Film passiert, nie gutheißen. Das ist schon sehr progressiv, dieses Bild, und damit fast utopisch. Und es geht halt darum, dass da auch nur Menschen leben und arbeiten, die Fehler machen und genau den gleichen Gesetzen und zusätzlich für sie ja noch christlichen Wertevorstellungen unterlegen sind wie wir. Also es ist ein sehr menschliches Bild irgendwie. Man hat da so ein paar Kardinäle, die dann halt hervorgehoben werden, weil einige selbst Papst werden wollen. Andere sagen, sie wollen eigentlich gar nicht, aber bevor da so ein Nationalist kommt oder irgendwie so ein homophober Typ, mache ich es dann da halt doch, weil Leute würden mich wählen. So. Und also halt sehr menschlich, aber dieser katholische Rahmen lässt es irgendwie erhabener und ehrfürchtiger wirken. Also die ganze Ikonografie schon, das sind sehr, sehr viele eindrückliche Bilder einfach. Das ist ein wunderschöner Film. Und der Vatikan ist ja auch, ungeachtet dessen, wie man zur Institution und Religion steht, einfach sehr eindrucksvoll und schön und immer mehrere Blicke wert, weil da sind ja so viele Geschichten zu sehen und so viel Geschichte ist da zu sehen, die halt zu dem beigetragen hat, was wir heute noch leben. Also ob man jetzt religiös ist oder nicht, aber es hat ja einen Einfluss darauf, was für eine Gesellschaft wir heute haben. Und auch dieser Plot ist spannend, weil es halt, ich musste auch die ganze Zeit so an Sakrileg, Da Vinci Code, diese Dan Brown Sachen denken, weil das ja extremst verritualisiert ist und es wirkt wie eine komplett andere Welt einfach. Und das Ende ist, und das macht es nochmal so spannend, einen Einblick in diese Welt zu haben, finde ich. Und das Ende ist ein klein wenig vorhersehbar, aber auf dem Weg dahin lässt einen der Film immer wieder zweifeln und es passiert so viel. Und ich habe richtig was gefühlt beim Gucken. Es gibt auch einen weiblichen Charakter, Schwester Agnes, richtiger MVP. Richtige MVP oder MVN, Most Valuable Nun. Die ist so gut. Und es geht dann um Frauen in der Kurie und um einen, habe ich schon erwähnt, einen nationalistischen Kardinal und dann einen, der homophob ist und denkt, homosexuelle Menschen gehören in die Hölle, aber gleichzeitig ist er schwarz und dann überlegen sie, sollten wir ihn doch wählen, weil der erste schwarze Papst wäre halt auf einer anderen Art, auf einer anderen Ebene progressiv irgendwie. Und dann überlegt man halt, wen man wählen soll. Und dann werden auch, im Grunde ist es ein Polit-Thriller im kirchlichen Kontext. Und dann werden so nach und nach Komplotte aufgedeckt. Aber jetzt nicht so geheimorganisationmäßig, sondern auf so einer... Politisch einfach so. Ja, aber auch nicht so House of Cards mäßig, sondern das sind halt irgendwie Menschen, die menschliche Fehler begangen haben. Ja, die dann halt ihre Konsequenzen haben. Und ich finde das Ende richtig schön irgendwie. Also ich fand, das war so ein gutes Reflexionsmedium, um sich mit seinem eigenen Glauben zu beschäftigen. Also funktioniert vermutlich besser, wenn man irgendwie christlich ist. Und ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, als ich meinen ersten Job bekommen habe und festgestellt habe, ich muss da Geld zahlen, wenn ich in der Kirche bin. Aber ich wurde ja konfirmiert und musste, Teil davon ist ja, dass man in viele, viele Gottesdienste geht und daran teilnimmt und einen aktiven Part hat, also weniger als im Katholizismus, aber trotzdem. Und irgendwie habe ich halt gemerkt, auch durch diesen Film, dass das immer noch Teil meiner Identität ist. So. Also ich finde auch Kirche schwierig, weil so als Institution fängt ja mit den Ablassbriefen an. Absoluter Dreck. Auch die Leute, die sich die Bibel ausgedacht haben, die haben ja einfach auch nur ihre eigene Agenda verfolgt. Da ist ja ein Märchenbuch einfach. Und trotzdem glaube ich, dass einerseits der Glauben und die Bibel und Gott und sowas, das kann für Menschen Mehrwert haben. Und ich kann verstehen, wenn jemand daran glaubt. Und ich kann auch verstehen, dass es an manchen Orten auf der Welt sinnvoll ist, dass es die Kirche als Institution gibt. Also wenn da irgendwie eine Kapelle steht und das ein Zufluchtsort für Leute ist, oder die einfach dafür sorgt, dass da eine Gemeinde entsteht, dass Leute Hilfe bekommen. Das an sich finde ich auch eine gute Sache. Und für mich hat dieser Film nochmal gezeigt, dass es nicht so schwarz-weiß ist, zu sagen, nee, lehne ich komplett ab und oder ja, glaube ich alles und nehme ich an und ich gehorche blind, sondern dass da halt viel mehr Nuancen sind. Und das wird halt deutlich gemacht durch diese Kardinäle, die Papst werden wollen oder auch nicht, die halt selber irgendwie damit strugglen und versuchen, ihren Glauben mit der Geschichte der Kirche zu vereinbaren und irgendwie da eine Zukunft finden wollen für sich und für diese Institution. So, also losgelöst aber von diesen Überlegungen, finde ich, ist es einfach ein extrem spannender Film. Und wie gesagt, der sieht halt richtig schön aus. Der hat richtig gute Bilder, die mir noch krass in Erinnerung geblieben sind einfach. So Momente, wo man... Ja, ich war ergriffen. So, ich bin bei ergriffenen Momenten bin ich nah am Wasser gebaut. Da musste ich echt ein paar Mal schlucken. So. Nicht, dass was Trauriges passiert ist, aber es war so Herr der Ringe-Momente halt. Ja. Ich wollte es gerade sagen, ja, es geht mir quasi ähnlich bei jedem Herr der Ringe-Rewatch. Ja. Genau. Da werden dann auch die Tränendrüsen angefeuert. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, gerade weil man ja auch so. Also keinen Einblick einfach hat als normaler Mensch. So, weil ist ja alles in der verschlossenen Tür und man hat ja quasi dann nur dieses nach Rauchfarbe kann man ja nur erahnen, was da passiert in dem Konklave da quasi. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich kann mir auch Ralph Fiennes gut vorstellen in dieser Rolle. Ist ja auch einfach ein sehr charismatischer Schauspieler auf jeden Fall. Ja. Also hat eine sehr krasse Ausstrahlung, hat eine sehr ernste Ausstrahlung auch, finde ich. So, das passt schon ganz gut. Ich habe das richtig jedes Mal, wenn er da gestruggelt hat oder irgendwie so, ich meine, es sind ja auch alles alte Männer, was sie auch selber ansprechen. Und jedes Mal, wenn da einer so seine Gebrechen gemerkt hat, ich habe das richtig gefühlt durch die Leinwand. Stanley Tucci spielt auch mit. Den kennt man ja zum Beispiel aus Devil Wears Prada. Und er trägt jetzt auch in Konklave so eine fesche Brille. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber der ist auch ein sehr guter Schauspieler. Und vielleicht erinnerst du dich an den zweiten, glaube ich, Tobey Maguire Spider-Man-Film mit dem Octopus-Typ? Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Der hat so eine geile Brille und hat halt diese Tentak-mechanische. Ein Typ, der genau die gleiche Ausstrahlung hat und sehr ähnlich aussieht, spielt den italienischen oder einen italienischen Kardinal. Der strahlt auch einfach genau das aus, was er als Kardinal vertritt in dem Film. Und man muss aber dazu sagen, wir haben es auf Deutsch geguckt, aber die sprechen Deutsch, Spanisch und Italienisch mit Untertiteln und Latein. Und dann dachte ich, wie viele Sprachen sprechen die denn alle, dass sie sich untereinander verstehen? Da stellt sich einer hin, fängt auf Latein an, dann macht er kurz auf Englisch weiter und dann noch auf Spanisch. Und alle anderen, alle Kardinäle, die es auf der Welt gibt, verstehen alle diese Sprachen. Vielleicht ist das so. Also die haben bestimmt alle ihr großes Latinum, aber... Ja. Ja. Nee, die haben schon noch viel Zeit. Vielleicht gut. So. Also ich glaube, du musst schon sehr viel Zeit investieren, wenn du Kardinal sein willst. Das ist schon ein hohes Amt. Da hat man bestimmt... Also du musst ja daran arbeiten, überhaupt auf so eine Position zu kommen. Und arbeiten meine ich explizit nicht die Arbeit, die du und ich jeden Tag machen, sondern ja, es ist eine andere Form von Arbeit. So. Ja, aber was natürlich, also ich glaube, wenn du an diesem Punkt bist, dann hast du ja auch viele Leute, die die Arbeit abnehmen, wie das ja oft so ist in höheren Positionen. Na? Man kann nur hoffen, man kann nur hoffen. Ja, und dann ist vielleicht ein bisschen Zeit, um Spanisch oder andere Sprachen zu lernen. So. Möglicherweise. Ja, aber gut, klingt nach einer Empfehlung deinerseits auf jeden Fall für Konklave. Ja. Ja. Und ja, spannenderweise würde ich über das Spiel sprechen, das ich gerade sehr viel spiele, dann könnte ich da auch noch was zu droppen, zu dem Thema. Denn ich spiele natürlich gerade das neue Indiana Jones Spiel. Mhm. Und das ja um 3 halboffene Open-World-Hubs sich dreht oder stattfindet. Und einer davon ist der Vatikan, tatsächlich. Ach. Ja, das heißt, ich bin auch ganz viel da in dem apostolischen Palast unterwegs gewesen und in Turm von Nikolaus dem V. und der Vatikanbibliothek und dem Museum, dies, das und genau. Ja. Warst du schon mal im echten Vatikan? Nee, ich war noch nicht in Rom bisher. Ich war schon ein paar Mal in Italien, aber noch nicht in Rom. Deswegen vielleicht, ja. Vielleicht kann man das mal machen. Ich war da mal. Ist 15 Jahre her, aber es war toll. Mhm. Ist schon cool. Ja, glaube ich. Bestimmt jetzt deutlich überlaufener als vor 15 Jahren, weil ja alles überlaufener wird. Aber ja, ich habe gehört, jetzt soll scheiße sein. Ja. Ja. Ja. Naja. Kann man auch den Film gucken. So. Ist quasi genau dasselbe, ja. Genau. Was auf jeden Fall und hoffentlich. Indie spielen. Und Indie spielen, genau. Was auf jeden Fall hoffentlich nicht scheiße geworden ist oder scheiße ist dieser Podcast hier. Und wenn ihr dieser Meinung seid, dass das Gegenteil von scheiße ist, sondern vielleicht sogar ganz gut, dann könnt ihr diesen Podcast sehr gerne weiterempfehlen an Freundinnen, Bekannte, Familie und alle anderen Leute, die ihr so kennt. Und natürlich auch sehr gerne, wenn ihr mögt, uns ein paar Sterne oder Zahlenwertungen hinterlassen auf Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel und natürlich auch sehr gerne bei YouTube, wenn ihr es auf YouTube guckt oder auch wenn ihr es nicht auf YouTube guckt und gerade noch so ein paar Abos verschenken habt, könnt ihr natürlich auch gerne auf Subscribe klicken, auf den Daumen nach oben und auf die Glocke, ganz wichtig, damit ihr quasi immer benachrichtigt werdet, wenn wir neue Episoden veröffentlichen. Bis dahin findet ihr alle unsere Folgen auch auf lostlevels.de, genauso wie auch den Link zu unserem Discord, den gibt es dort auch. Und auf Blue Sky findet ihr uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Fast überall unter @chrissykills. Hervorragend. Zum Beispiel auf Steady, wo du deinen Newsletter hast. Mhm. Und den verlinken wir natürlich auch wie immer in den Shownotes und in der Episodenbeschreibung auf YouTube. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R, Bird wie der Vogel. Vielen Dank an dieser Stelle, wie immer natürlich auch an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr unter Mitvorteil bei YouTube, seinem Pen and Paper Kanal oder auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social. Wir sagen. Ich muss immer so lachen, weil ich immer noch Pete_Lectro erwarte. Es ist ja so drin. Ja, es ist auf jeden Fall drin, aber das ist a thing of the past. Ja. Leider, leider. Manchmal müssen sich Dinge ändern. Genau. Trotzdem sagen wir in dem letzten Part des Outros, dass sich wahrscheinlich, oder der sich wahrscheinlich nie ändern wird, sagen wir danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.